weit FM. Es ist 21 Uhr. Good, sad, happy, bad. Melancholischer Pop, immer an der Schwelle zum Abgründigen. Shaded Tree ist ein neuer Song der englischen Gruppe, die früher einmal Mikachu and the Shapes geheißen hat. Good, sad, happy, bad. Dieser Name, der soll sinnbildlich auch für die Musik stehen, die die Band macht. Mal gut, mal schlecht, mal fröhlich, mal traurig, mal langsam und langweilig, mal schnell und uplifting. Gefällt mir ganz gut, diese Mischung. Das neue Album von Good, Sad, Happy, Bad ist für Ende Oktober angekündigt. Und ein neues Album, das ganz frisch draußen ist, das kommt von meinen drei Lieblingsboys aus Essen. Endless Rüttenscheid von International Music. Kraut bei Herzflimmern bei FM. Ich bin Vanessa Wohlrath. Hallo. Trüben blühen Blüten. Ich es am meisten brauchst, wird die Sonne scheinen. Haust du auf die Trommel drauf, will ich Trommel sein. Haust du auf die Trommel drauf, will ich Trommel sein. Wenn du willst, mal ich dir ein Bild. Wenn du willst, sind wir drauf. Wenn du willst. Einfach auf dem Foto vorbei. Wüste auf der Straße zwischen Bergen und Meer. Oh, manchmal seh ich Wasser und dann will ich Feuer sein. Manchmal seh ich Feuer und dann will ich Wasser sein. Manchmal bin ich komisch und dann will ich so sein. Manchmal sind wir komisch und dann wollen wir so sein. Wenn du sie am meisten brauchst, wird die Sonne scheinen. Wenn du willst, mal ich dir ein Bild. Wenn du willst, sind wir drauf. Wenn du willst, mal aus Essen, Kraut. In diesem Track werden Kraut und Rüben besungen, wonach die neue Platte des Trios allerdings ja so gar nicht klingt. Endless Rüttenscheid, so der Titel, ist mal wieder sehr stringent geworden. Benannt nach dem Essener Ausgehviertel Rüttenscheid, das laut Band gleichzeitig kreativ, inspirierend, aber ja so langsam auch durchgentrifiziert ist. Kennen ja viele Städter aus ihren eigenen Vierteln. Entstanden ist das Album während vieler Aufnahmesessions direkt im Proberaum. Eine schöne Rockplatte sollte es werden. Das war so der Ansatz und das ist durchaus gelungen. Hier kommt noch ein Lied heraus. Karma Karma von International Music. Karma is karma. viel zu schnell und nochmal von vorn. Komm, alles kann, fällt dir was auf oder ein wilder Gedanke, kauf dir ein Bier und zieh es dir rein. FM. so schön zum Mitgehen ist dieser Song von Real Estate, Somebody New. Diese jangly Guitars, wie der gemeine Amerikaner zu sagen pflegt, gehen direkt rein. Aufgenommen wurde dieser Track und das aktuelle Album von Real Estate im Country Mecca Nashville. Produziert wurde das alles von Daniel Tashian. Und dann heißt diese Platte auch noch Daniel. Und ist damit vielleicht dem Musikproduzenten gewidmet, vielleicht auch nicht. Auf dieser Platte gibt es ja auch noch einen Song namens Victoria. Also keine Ahnung, aber hörenswert ist dieses 6. Studioalbum namens Daniel. Und Real Estate sind damit demnächst auch auf Tour, präsentiert von Byte FM. Die genauen Daten, die findet ihr auf unserer Website. Rainy Day heißt dieser Song, kommt von einem Schweizer Dreiergespann namens Löwenzahnhonig. Thank you. kann man sich förmlich vorstellen, wie draußen sanft der Regen plätschert, während man selbst in der gemütlichen Stube hockt. Rainy Day war das von der Schweizer Formation Löwenzahnhonig. Das sind Fei Baba, Long Tall Jefferson und Paul Merkey. Und diese drei machen ganz zauberhaften Country Rock, wenn ich das jetzt so benennen soll. Ich finde jedenfalls, da steckt ein wenig Cowboy-Attitüde drin, so über die Schweizer Alpen reiten am besten, Tabak kauend und ja, über die Zukunft nachdenkend oder eben pfeifend. Darin ist der Fei Baba sehr gut und macht das auch in seinen eigenen Songs sehr gerne. Seit seinem Album Verändert hat er seinen Stil tatsächlich etwas verändert und singt und pfeift nicht mehr auf Englisch, sondern auf Schweizerdeutsch. Die Wurzeln im Rock, Folk, Country, die sind aber geblieben. Neue Musik gibt's hier von Fei Baba, Fait de Licht, zusammen mit Amour sur Mars. Commitment, me how it up. Eifert vor und tschüss. Commitment, nun ganz allein. Nummer mit zwei. Schlafen ist es Abenteuer, fade Licht und doch schwer in es umkehrt, beim Tausch vor Arsch, für dem was passieren kann. Komm mit mir, mich haue da, eifert vor und tschüss, komm mit mir. Riesengroß und doch so klein, ein Tanz vorher, von dem was passieren kann. Drum heb keine Angst, heb mich fest, heb mich fest. Heb keine Angst, heb mich fest, heb mich fest. Beatles versuchen hier mit einem Song jemanden wieder nach draußen zu locken, die sich für viele Wochen in einem Zimmer eingesperrt hat, die besungene Prudence. Die hat es wirklich gegeben, war die Schwester der Schauspielerin Mia Farrow. Und mit ihr zusammen war sie im gleichen indischen Ashram wie die Beatles damals in den 60ern und steckte so tief drin im Meditieren, dass es ihr irgendwann psychisch nicht mehr so gut ging. So hat es John Lennon jedenfalls in einer Demo-Version des Songs erklärt. Nur er, John und George hätten einen guten Draht zu ihr gehabt und sie dann da tatsächlich wieder rausholen können mit Dear Prudence. Keinen so direkten Einfluss, aber schon auch einen, wie ihn Bands eben auf ihre Fans haben können, die schließlich auch selbst Musik machen, hatten die Beatles auch auf Joachim Franz Büchner. Der Hamburger hat mit seiner Band jetzt ein neues Album veröffentlicht, das eventuell in vielen Nächten entstanden sein könnte, heißt nämlich Hits in the Dark. Und darauf ist auch dieser tolle Song hier, Irgendwas fehlt. Joachim Franz Büchner Band bei Byte FM. Du bist frei und bist heil, doch irgendwas fehlt. Du bist safe und bist sound, doch irgendetwas fehlt. Du schaust in die Sonne, was dich quält, manchmal sogar wahrhaftig, doch das ist wohl nicht, was zählt, gib's nach vorn auf den Tresen, weil irgendwas fehlt, doch was es ist, doch was es ist, keine Ahnung. Irgendwas fehlt, lautet das Porträt einer Suchenden, die eine Leerstelle in sich ausmacht und sie doch nicht zu benennen vermag. Das schreibt die Joachim Franz Büchner Band auf ihrem Insta-Profil zu diesem Song, der mitten hineingeht ins Herz, der etwas Humorvolles und ja auch Tragisches hat und Dazu dann diese obligatorischen Streicher. Ich finde, das passt alles sehr gut zusammen und macht Lust aufs Album. Hits in the Dark ist seit kurzem draußen auf dem Plattenlabel Meezy Tunes. So, und jetzt kommen wir noch einmal zu einem ganz neuen Track von Teilen einer Band, die wir schon zu Beginn von Herzflimmern gehört haben. Pedro und Peter von den Düsseldorf Düsterboys, die ja auch bei International Music mitmischen. Die beiden, die singen jetzt auf der Holger Biege Hommage Wie schön du bist. Ja, schon erkennbar als die Düsterboys. Und doch kann DJ Kotze seine Finger nicht stillhalten und frickelt hier und da noch ein bisschen drumherum und hinein für den soulig-elektronischen Pampa-Anstrich. Ach, und Arnim Teutoburg Weiß von den Beatsteaks, der singt auch noch mit. Und das klingt dann so. Wächst eine Verbindung und ob sie besteht, werden wir sehen, wenn der Frühling den Schnee von der Stelle weht. Und wenn du bald gehst, auf heißen Sohlen, alles okay. Hier gibt es nichts an, das ich glaube, außer dir. FM. Ihr wunderlichen Sternentänzer, warum fliegt ihr so schnell vorbei? Schneller als der Schall. Zu den Sternen. vielschichtigen Sternentänzer. Warum seid ihr so federleicht? Leichter als der Wind. Im Labyrinth meiner Träume. Ihr seid die schönste Melodie in einer grauen Großstadtsinfonie. Schönste Melodie der Großstadtsinfonie. Ihr seid der bunte Luftballon, die Supernova, Sonnenreflexion. Der bunte Luftballon, die Sonnenreflexion. Dreht euch um. Seht mich an, dreht euch um, seht mich an. Dreht euch um, seht mich an, dreht euch um, seht mich an. Dreht euch um, seht mich an, dreht euch um, seht mich an. Dreht euch um, seht mich an, dreht euch um, seht mich an. Lassen wir die Musik nicht an uns herein. Ist das Lied schon vorbei, bevor es begann? Sonnenwind, der durch mein Leben schwebt. Das mich berührt, Wind, der durch mein Leben schwebt. Ihr werdet die Plejaden sehen und dort im Licht der Sterne tanzen gehen. Die Plejaden sehen und im Licht der Sterne stehen. Haltet an, nehmt mich mit, haltet an, nehmt mich mit. Haltet an, nehmt mich mit, haltet an, nehmt mich mit. Haltet an, nehmt mich mit, haltet an, nehmt mich mit. Lassen wir die Musik nicht an uns heran. Ist das Lied schon vorbei, bevor es begann? An den Sonnenstrahlen hänge ich meine Tränen zum Trocknen auf. Dann schwebe ich wie eine junge Seifenblase durch den Tag. Ohne einen Hauch von Zweifel, ohne eine Spur von Angst. Den Sternentänzern hinterher, in permanenter Verzückung. Wow! Spiegeln sich in mir. Tänzer. Das ist neue Musik von Jacques Palminger und 440 Hertz. Sehnsucht der Sterne heißt das dritte Album dieser Formation. Und ja, Sehnsucht der Sterne. Mit ihnen reisen wir in unerforschte Galaxien. Ein bisschen Zauberjazz und melancholischer Gesang begleiten uns dabei. Und natürlich der Geist von Sun Ra. Der ist auch Thema auf dieser Platte, die sehr hörenswert ist und ja, durchaus ihre magischen Momente hat. Wir hören noch ein Stück von Sehnsucht der Sterne von Jacques Palminger und 440 Hertz Muckschuh-Fantasie. Alles gelang, sogar der Weg in den Nassbereich fühlte sich großartig an. Die Abendsonne warf ihr goldenes Licht über die Kachel und der Badezimmerspiegel reflektierte alle Facetten meiner universellen Eleganz. Aus einer Laune heraus griff ich zur Zahnpasta, aber der Deckel saß wie angeschweißt auf dem Gewinde, während ich mit roher Gewalt auf den Verschluss einwirkte, spürte ich einen Widerstand und ich bekam den Eindruck, dass die Tube von innen zugehalten wurde. Nicht gefallen lassen, nicht an meinem eigenen Waschbecken. Ich biss also die Zähne zusammen und schraubte den Deckel mit eiserner Faust vom Gewinde. Dann drückte ich auf die Tube. Langsam und widerwillig schob sich eine bunt gestreifte Raupe heraus. Dieser cremige Wurm machte ein mürrisches Gesicht und als er in voller Größe auf meiner Zahnbürste lag, da sah ich, dass er am unteren Ende seines Körpers einen orientalischen Pantoffel trug und ich erkannte sofort, dass es ein Muckschuh war. Wusste nur zu genau, dass soeben ihr letztes schaumiges Stündchen geschlagen hatte. Mit flehenden Augen flüsterte sie mir zu: Meister, hab Erbarmen und lass mich leben. Ich werde dir zum Dank meinen Zauberschuh geben. Dieses unsinnige Angebot machte mich wütend und ich schrie: Der Treter ist winzig, da passe ich nicht rein. Der Schuh müsste 100-mal größer sein. Da lachte der Wurm und sagte: Der Schuh darf bleiben, wie er ist, aber du wirst mit dem Hammer geküsst. Explodierte in meinem Kopf. Ich wirbelte durch die Luft und im selben Augenblick lag ich auf meiner eigenen Zahnbürste, beide Füße eng verschnürt in diesem winzigen Schnabelschuh. Die Borsten stachen mir in die Haut, dann spürte ich einen fürchterlichen Sog, der an meinen Haaren zerrte. Ich drehte drehte mich um und ich sah in einen aufgerissenen Schlund, der mich dann mit Haut und Haaren verschlang. Erst glitt ich durch den schmalen Hals, dann wurde ich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit ins Innere der Tube geschleudert. Wow! In wilder Panik schlug ich um mich, ruderte mit den Armen, strampelte um mein Leben. Dann spürte ich aber auch, dass ich nicht fiel, sondern flog. Und nachdem ich mich vom ersten Schrecken erholt hatte, schwebte ich in fantastischer Leichtigkeit durch eine schneeweiße Minzgalaxie. Die rosaroten und die himmelblauen Raupenstreifen begleiteten mich wie flüssige Delfine. Sie umspielten meine Flugbahn und zeigten mir, wie berauschend es ist, auf eukalyptischen Wellen zu reiten. Über mir erschienen leuchtende Lichtpunkte, kleine Schmelzplaneten, und ich erkannte meine eigenen Zähne, die mich treu auf meinem Weg begleiteten. Dann spürte ich, dass mir diese ätherischen Dämpfe gefährlich wurden. Sie nebelten mich ein. Sie stiegen mir zu Kopfe. Mit letzter Kraft erinnerte ich mich an den Muckschuh und seine magischen Kräfte. Ich berührte seine goldene Borte und flüsterte: Hey, Muckschuh, mach Schluss mit dem Pfefferminzgeflimmer. Bring mich zurück in mein Badezimmer, Yesai. Muckschuh-Fantasie, Muckschuh-Magie. Bam! Wieder schoss ein Blitz durch meinen Kopf und mir war, als würde mich ein Koalabär hochwürgen und ausspucken. Und tatsächlich stand ich wieder vor meinem Waschbecken mit der Zahnbürste in der Hand in einer Eukalyptuswolke. Ich sah in den Spiegel und schaute in die nikotinverschmierten Gesichter meiner Kausoldaten. Und ich schämte mich, sie so vernachlässigt zu haben. Und ich schwor mir, sie so lange zu bürsten, bis sie wieder strahlen würden, wie die Sterne im Nachthimmel über der Wüste Gobi. Yesai! Muckschuh-Fantasie, neue Musik von Jacques Palminger und 440 Hertz bei BeiteFM. Ja, zum Schluss dieser Sendung gibt es noch eine traurige Nachricht. Sören Botner ist gestorben, zusammen mit Gábor Schablitzky, den kennen ja viele unter Robert Gewrume viel besser. Da hatte Sören Botner das Projekt Wainomi Brothers gegründet 1997. und auf Labels wie Freude am Tanzen, Kompakt oder auch Mute veröffentlicht. Damit feierten die beiden ziemlich große Erfolge, mischten damit die Clubszene im östlichen Teil Deutschlands besonders auf und wurden dann auch international bekannt. Ja, die genauere Todesursache von Sören Botner ist bislang nicht bekannt, aber an dieser Stelle möchte ich an ihn erinnern mit einem Stück von den Wynonna Brothers, My Gloomy Head. Das war Herzflimmern bei Byte FM. Ich bin Vanessa Wohlrath. Macht es gut. Liebe Hörer und Hörerinnen von Byte FM, mein Name ist Klaus Vier. Ich hoffe, es geht euch gut. Und bitte im Namen der Byte FM Crew einfach mal um eure Unterstützung. Für 60 Euro im Jahr finanziert ihr diesen Sender. Insbesondere den schon kostenintensiven technischen Ablauf des ja werbefreien Programms. Wir stehen für ein mit Liebe gemachtes Musikprogramm. Für umgerechnet 5 Euro im Monat bekommt ihr unter anderem Zugriff auf unser komplettes Archiv. Werdet doch Freundin, Freund von Byte FM und geht mit uns diesen Weg. Der führt euch zunächst auf die BeidFM Homepage und dort zum Menüpunkt Freunde. Liebe Grüße. Dankeschön.